soll ich jetzt mit euch hier werden? Ihr, die ihr euch nie entscheiden könnt. Ob ihr die Ersten oder Letzten seid. Die Küste wollt ihr definieren mit eurem ständigen Gewäsch. Sie ziselieren mit eurem Kommen, eurem Gehen. Dabei weiß niemand, wie lang die Küste wirklich ist. Wo das Land aufhört, das Land beginnt. Denn ständig ändert ihr die Linie, Länge, Lage. Mit dem Mond und unberechenbar. Beständig nur ist eure Unbeständigkeit. Sie greift letztendlich, denn sie hört dort die Stadt beschworen. Steine und den Sand so fein wie Eierhuren und stumpfen Gläser ihn brauchen. Für den Unterschied von hart und weich und Zeit vermessen. Bleibt jetzt hier, bleibt jetzt hier, bleibt jetzt hier, oder was?